Meine Damen und Herren, nach Gleis 2, bitte sein IC 2660 aus dem Dach, zum Beispiel nach Karlsruhe, einen Teil der nächsten Dach von Zeitraum von Zeitraum 1. Thank you. meine Damen und Herren, wir kommen in Stuttgart Hauptbahnhof, ICE verbleibt nach Karlsruhe, der nächste Halt ist Klein 1. Ihre nächste Reisemöglichkeiten, die Arena Flintberg, Wurfloch in Ulm, 16.2 Gleis 13, T2292 nach Frankfurt am Main, 16.06 und Gleis 8, RB nach Heilbronn, 16.09 Gleis 4, je nach Tübingen, Verbandanstalt Esslingen, Flochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 16.22, verkehrten Gleis 11. Wiederhole, je nach Tübingen, Abfahrt 16.22, verkehrten Gleis 11. position to our 50. Attention, security and fires, Tel Aviv, the old edition attended. Meine Damen und Herren, ein Gleis 2. Bitte treten Sie Nein, das fährt da auf den Haken. Das ist das hier. Westen Kloppling in Wettling in Heuling am 14.22 für Treffen Kreis 11. Wiederhole, je nach Tübingen am 14.22 für Treffen Kreis 11. Ferner, je nach Tübingen, Bobartkan, Stadt Esslingen, Plochingen, Wettlingen, Heuglingen, am Fahrt 16.22 für Köpfengleis 11. Wiederhole, je nach Tübingen, am Fahrt 16.22 für Köpfengleis 11. für deine Ehrungsschwelle schreibst, alle Tetra, sehr gute Grüße, Kreis 1.

Darmstadt nach B, RE nach aus Tübingen, nach 5638, fährt nach 311 ein. Ich wiederhole, RE aus Tübingen, nach 5638, fährt nach 311 ein. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 für deine RE aus Schondorf, an Kurs 1638, wieder Bus in der Gleis 1. Meine Damen und Herren, der EOS Karlsruhe, an Kurs 1639, für den Minibus nach Gleis 12, 1 Kilometer. Der EOS Karlsruhe, an Kurs 1639, für den Minibus nach Gleis 12, 1 Kilometer. Thank you.

Raum schaffen wir auch eine Zielzuverlegung. Erreger Karlsruhe, Ludwigs Hohe Bedekamp, Freiheit, Raum Pforzheim, auch halt jetzt noch 17 zu können, 12. RB nach Ulm, wobei anstatt Essen, Glocken in Ebersbach, Göttingen, Süß, Geistig, Steiger, von 1717, Eugenreis 13, Erinnerung an Freie, wir gehen Herrn der Freutchen in Wagner-Freudenstadt, von 1718, von 1737, Erinnerung an Bügen, wobei anstatt Essen, Glocken in Wettbewerb, in Eugenreis, von 1722, von 1711. zweimal passiert, dass die 10. Elf meistens 12. Er will nachholen, wobei kann stattdessen auch im Regelsmaß der Prinzessin Geister steigert, dass die 10. Elf meistens 13. Er in der Wortwahl, wo wir den Hauptwahl heute in Form von Franzosen, der Elf meistens 7. Je nachdem, war dann schon der Sinnstoppel in der Kirche Reutinger von 1722 für die Elfenmeist 11. Thank you. Karlsruhe noch der Hof über Ludwigsburg, Begern, Heiligen, Eisenbach und Frau Zeimann, Platz 17, Kapelle, Gleis 12. RB aktuell über Bad Anstalt, Essings, Topping, Eberspach, Böckings, Wüst, Geissig, Steinhardt, Platz 17, Kapelle, Gleis 13. RB nach Holtheim, Bad nach Freudenstadt, Platz 18, Kapelle, Gleis 7. RB nach Grübingen über Bad Anstalt, Essings, Topping, Eberspach, berichtige. RB nach Grübingen, Urban Anstalt, Essen, Klopping, Nürnchen, Neuling, nach Frau 1722, Verletzungsweis 11. Arena Council in Bixbol Beach Campsite and set up a form Simon Council to Nusipsen to help the mines to Arena will be about to start a scene from the neighbor's farm to be to use guys in China and from Nusipsen to help the mines to light sea the Arena Hot will be about to avoid the start and from Nusipsen to help the mines to season Arena cleaning while can start a scene from the neighbor's farm to be to use guys in China and from Nusipsen Thank you.